fantastisch. Das kann man gar nicht glauben, man kann es gar nicht glauben. Es ist unglaublich, ja. Alle Fische, die hier schwimmen in Sevilla, alle Fische im Guadalquivir und drumherum bekommen wir in unsere Hände. Mit unserem Kapital kaufen wir die Fischerkähne und die Buden und wir fangen alle Fischlein. Oh, wie herrlich, wie wunderbar! Schwimme, Fischlein, schwimme! Abgemacht. Ihr gebt euer Wort. Hey, ja, mein Wort.